Hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, Woche 13, 2013, am 1. April, oje, oje. Also, ich sag euch ja, ich bin kein Fan von Aprilscherzen, ja. Also, das ist so eine Sache, ja, also, mag ich nicht so. Also, wenn ihr jetzt groß Aprilscherze erwartet, dann wird das wahrscheinlich nichts werden, zumindest nicht wissentlich, ja. Es kann natürlich sein, dass die Woche, und deswegen hasse ich das so besonders, dass natürlich diese Woche sich irgendwo ein Aprilscherz rein verirrt hat, den ich nicht erkannt habe. Das ist dann natürlich doppelt peinlich, ja. Aber es kann natürlich passieren, weil dann ganze Meldungen, die da eintreffen, ja. Und ja, manche sind ja auch so plausibel gehalten, dass man die schon glauben könnte. Also hier wissentlich ist hier kein Aprilscherz drin, ja. So, gleich das mal von weg. Und es ist auch kein Aprilscherz, dass zum Beispiel Google auf Patentklagen gegen Open Source Software verzichtet. Ja, das hört sich zwar jetzt erstmal so groß an, ja, ist aber das, was man ein Open Patent Non-Assertion Pledge nennt. Ja, und das heißt eben, dass man keinen Benutzer, Distributor oder Entwickler von Open Source Software wegen spezifischen Patenten verklagt. Ja, das erklärt quasi Google freiwillig von sich schon im Vorfeld, so dass eben jetzt hier die Entwickler dann eben Handhabe hätten und können sagen, ja, hier öffentlich wurde das verkündigt, deswegen habe ich das gemacht, und damit ist im Prinzip da kann Google dann also auch quasi rechtlich nur noch nur noch unwahrscheinlich was dagegen machen, ja. Und will offenbar auch nichts dagegen machen, das hat ja Google so erklärt. Das ist natürlich eine super gute Nachricht, ja, aber es gilt momentan erstmal nur für 10 Patente, ja, die einer Funktion MapReduce zugeordnet sind, was auch immer man damit anfangen kann dann. Aber es zeigt zumindest mal einen guten Willen, ja, und da sollen noch mehr Patente dazukommen, und gleichzeitig auch soll das von Google auch ein Ansporn sein an andere, ja, hier ebenfalls, andere Firmen ebenfalls auf ihre Patente für Open Source Software so zu verzichten. Ja. Das ist eine gute Sache. Ich weiß allerdings nicht, wie sich das verhält mit dem amerikanischen Patentrecht, denn da ist ja vorgeschrieben, man muss aktiv seine Patente verteidigen, vor Gericht auch, ja, damit man sie nicht verliert. Und wenn jetzt Google sagt, okay, also die dürfen das benutzen, ja, dann weiß ich nicht, inwiefern das vielleicht einen Einfluss hätte. Andererseits könnte das ja auch einfach gleichgestellt sein mit einer Lizenzvergabe. Also die Open-Source-Software-Entwickler haben quasi eine Erlaubnis dafür, das zu benutzen, während eben die anderen das nicht haben. Das dürfte meiner Meinung nach rechtlich okay sein, aber das US-Patentrecht ist ja so kompliziert, dass man das noch nicht mal als in der Branche tätig da versteht. Okay, also, aber immer ein gutes Zeichen, und im Moment ist es halt mehr ein symbolisches Zeichen. Ob da jetzt noch mehr relevante Patente reinkommen, das muss Google dann eben auch zeigen, und dann kann man damit was anfangen. Ja, Mega, die Seite, die der Cloud-Service von Kim.com zählt als einer der sichersten, weil er alle Daten verschlüsseln und es auch dem Betreiber nicht mehr möglich ist, festzustellen, wer was abgeloadet hat. Und das ist natürlich ein großer Vorteil für die Benutzer, ja, gerade die Leute, die auf Datenschutz und Privatsphäre Wert legen, für die ist das sehr wichtig. Jetzt ist natürlich die Geschichte, dass es für Mega, diesen Dienst, eben noch keine mobile App gibt. Und bevor eine App erscheint für Android beispielsweise, hat Mega jetzt erstmal einen Mobilzugang über den Browser gestartet, also quasi eine Mobilseite, so wie sie es auch gemacht haben für einen Desktop, ja. Die ist relativ umfangreich, relativ gut. Auch die Desktop-Seite ist sehr gut geklügt. Damit kann man zumindest mal schon von mobilen Geräten aus ab- und downloaden. Das ist ja wichtig. Und das soll also jetzt erstmal, bis eine native App für Android rauskommt, soll das erstmal damit abgegolten sein. Ja, also das ist nur ein erster Schritt. Es kommt schon noch eine native App. Ja, natürlich nicht nur für Android, sondern auch für andere Smartphone-Plattformen. Ja, das gibt es Megablog bekannt, ja, und wurde hier aufgegriffen von der Android-Community. Und das Ganze ist kein April-Scherz, ja, das ist bestätigt. Und ja, also man kann hoffen, wie gesagt, die App oder diese Webseite für den Chrome-Browser beispielsweise ist exzellent, ja. Dann braucht man fast keine native App mehr. Wenn das so auch auf den Handys läuft, ich habe es jetzt noch nicht ausprobieren können, dann muss man sagen, ist das schon eine gute Sache, zumindest so lange, bis eben dann die native App vorhanden ist, weil das braucht man eigentlich dann schon, vor allem wenn man eben etwas automatisch synchronisieren möchte. Allerdings, mir wäre viel lieber, wenn jetzt auch andere Anbieter aufspringen würden. Zum Beispiel auf dem Android-Handy habe ich Folder Sync, und da wäre es schon super, wenn eben eine Folder Sync auch mit Mega synchronisieren könnte. Die haben ja schon etliche Services eingefügt, wie beispielsweise auch Ubuntu One, ja, Sugar Sync und so weiter. Also da geht schon richtig was ab, aber da fehlt eben jetzt auch noch Mega. Ja, Mega hat übrigens jetzt gerade, ich weiß nicht, wer den Test gemacht hat, ich habe es heute gesehen, bei einem Test von verschiedenen Cloud-Anbietern, darunter auch Google Drive, SkyDrive und so weiter und so weiter. Und da hat von der Geschwindigkeit her gerade beim Upload das Mega also haushoch gewonnen. Ja, schnellster Cloud-Service, den es gibt momentan. Irre, oder? Auf der PyCon hat sich ein kleiner, ja, ich möchte fast sagen, Skandal offenbart, ja, der so eigentlich nicht gewollt war. Was passiert? Zwei Entwickler haben hinter einer anderen Entwicklerin, ja, derbe Scherze gemacht, so, ja. Solche Andeutungen, ja, in sexueller Form gemacht, ja, mit sowas mit Big Dongles, ja, und Forking Someone's Repo und so weiter, ja. Also es ist schon, es war dann schon nervig für die Dame, ja, und die hat dann, es war übrigens Adria Richards, und die hat dann eben ein Bild gemacht von den zwei Entwicklern und hat es getweetet. Ja, und dazu getweetet: "Not cool, jokes about forking repos in a sexual way and big dongles right behind me." Und dann Hashtag PyCon. Der Tweet ist sofort überall bekannt geworden im Internet. Ja, wie man das heute so schön sagt, wurde viral. Ja, und die Ausrichter der PyCon haben dann tatsächlich die beiden Entwickler zum Ausgang eskortiert. Ja. Damit noch nicht genug. Die Dame hat dann einen Blogpost rausgehauen, ja, wo die ganze Situation nochmal genau aufgeklärt wurde. Ja. Und einer der Entwickler hat deswegen bei Playhaven seinen Job verloren. Ja. Und er hat dann geschrieben, wegen diesem Bild, ja, das sie von mir gemacht hat, habe ich heute meinen Job verloren. Das ist scheiße, weil ich habe drei Kinder und ich habe wirklich den Job geliebt. Also das ist schon ziemlich heftig. Ja. Daraufhin wurden auch bei Reddit zum Beispiel, wurde dann ein Frust losgelassen auf die Dame wiederum, die eigentlich sexuell belästigt wurde, also auf Richards, und die wurde dann heftigst angegangen, ja, und es wurde sogar ein Feminist Victims Fund eingerichtet, also ein Fonds für die Opfer des Feminismus, ja. Und auch Anonymous hat sogar davon Wind bekommen und hat eine DDoS-Attacke gestartet gegen die Company SendGrid, also gegen die Firma SendGrid, die bei der Richards gearbeitet hat. Ja, und da habt ihr schon richtig gehört, gearbeitet hat. Denn Danach gab es eine Stellungnahme von CentGrid, ja, und dass sie eine Maßnahme ergriffen haben, die im besten Interesse von CentGrid und der Angestellten und der Kunden war. Und damit hat Richards ihren Job verloren, also die Dame und dieser Entwickler, und hat also einen riesen Mist angestellt. Also die Moral von der Geschichte ist, vielleicht sollte man nicht alles ganz so ernst nehmen, und in dem Fall hätte sie sich einfach nur umdrehen müssen und dem Typ oder den Typen vielleicht mal ein deftiger Spruch drücken sollen. Ja, das ist ganz einfach bei den Geeks, ja, kein Problem. Ja, vielleicht immer darauf anspielen, dass sie eh keine Zeit haben oder so. Oder vielleicht mal, falls sie einen Ehering getragen hat, ich weiß ja nicht, ja, wenn er drei Kinder hat, vielleicht dann mal ansprechen da drauf. Ja, also auf jeden Fall, so ein, wenn man die diesen Unmut dann gleich mal rauslässt, man muss sich das ja nicht an den Kopf werfen lassen, einfach so, statt aber dann eben das im Internet breitzutreten der Öffentlichkeit, ja, das wäre vielleicht dann doch eine bessere Lösung, ja, das so mal unter vier Augen oder unter sechs Augen zu tun. Ja. Also, das sollte man sich merken, nicht immer alles gleich ins Internet bringen. Das kann gewaltig nach hinten losgehen, ja, so dass man sogar seinen Job verliert. Obwohl man im Recht war. Das muss man ja dazu sagen. Obwohl man im Recht war. Ja, Namir Machi. Wenn das jetzt was sagt, der wird jetzt schon kalte Finger kriegen, ja, denn das ist der Geisterort, die Geisterstadt in dem Bezirk Fukushima, der komplett oder die komplett geräumt wurde, ja, und diese Todesstadt liegt also in diesem Evakuierungskreis, und seitdem ist dort darf sich dort niemand mehr aufhalten, außer nur noch mit Sondergenehmigung und Begleitung. Und Google hat jetzt tatsächlich Autos durchgeschickt und hat Aufnahmen für Street View gemacht, um das auch historisch festzustellen, was da los ist, was da passiert ist. Und man kann das alles sehr deutlich sehen. Ja. Hier die verlassenen Sachen. Ja, dort vereinzelt ist hier von der Gruppe noch natürlich ein Auto zu sehen. Aber ich muss schon sagen, das ist schon richtig gespenstisch. Ja. Also die haben diese Aufnahmen jetzt veröffentlicht bei Google Street View, kann man also reingehen. Ich habe hier auch einen Artikel verlinkt, wo der entsprechende Bereich, entsprechende Ort gleich hier im Street View anzusehen ist. Und ja, ist schon ziemlich heftig, finde ich, was da zu sehen ist. Das macht einem richtig Angst. Was interessant ist, bei der ganzen Geschichte, dass Google eben das so, immerhin das Risiko eingeht, ja, immerhin sind da auch noch ganz schöne Strahlenbelastungen möglich oder sind vorhanden, ja, so dass dieses Durchfahren hier schon ziemlich großes Risiko darstellt. Und ich hoffe, das waren nur Freiwillige, die sich da gemeldet haben dafür. Aber davon kann man ausgehen in Japan. Ja. Und damit, mit solcher Street View hätte wahrscheinlich auch die Deutschen kein Problem, ja, ist eine Geisterstadt. Oder vielleicht würde sogar in Deutschland noch die Leute, die weg mussten, noch was dagegen haben, dass man ihre Häuserfront fotografiert, ja, obwohl sie schon gar nicht mehr dort wohnen, nicht mehr wohnen dürfen. Ja, ich weiß nicht. Also denkbar wäre es, ja. In Deutschland traue ich alles zu. Ja. Aber auf jeden Fall Street View, man kann hier dieses Vermächtnis der Unvernunft der Zivilisation sehen. Wieder mal ein Ort, der durch eine Kernschmelze unbewohnbar wird, auf unabsehbare Zeit. Dann mein Lieblingsthema, auch diesmal, auch an Ostern, darf das natürlich nicht fehlen. Ja. Deutschland bekommt kräftig Häme aus dem Ausland wegen dem Leistungsschutzrecht. Was habe ich gesagt? Ja, was letzte Woche, vorletzte Woche, als ich gesagt habe, dass ich hier Deutschland zum Affen macht, ja, mit diesem Gesetz. Ja. Und ja, es war abzusehen. Natürlich machen wir uns zum Affen überall. Ja. Das Leistungsschutzrecht ist durch. Aus dem Ausland kommt dann nur Kopfschütteln. Wie kann man nur das Land quasi Gewalt versuchen zurückzubringen in der Prä-Internet-Zeit? Ja. Also es ist schon heftig. Wer hat sich dort alles gemeldet? Beispielsweise die Generaldirektion, ja, der EU-Kommission, ja, die prüft nämlich derzeit das Gesetz, ja, das möglicherweise eben vorab vorgelegt hätte werden müssen, schreibt heise.de. Das heißt, es ist noch nicht ganz durch, ob das Gesetz europaweit zu halten ist. Ja. Nach Medienberichten von medianama.com, ja, das ist eine indische Seite, hat Eric Schmidt auch klipp und klar da eine Meinung dazu gehabt, und zwar mit, er sagt, with the Germans, they invented a new concept called ancillary copyright. This construct breaks the things how the internet works. A law was passed a few weeks ago. It gives an opt-out for small number of words and language. It doesn't address the biz model question. We think that is best addressed through subscription and monetization. Ja, also im Prinzip sagt er eben, dass hier ein Konstrukt auf den Weg gebracht wurde, dass eben das Internet von Grund auf versucht zu zerbrechen. Ja, so wie das Internet funktioniert, ja, so würde es dann quasi so nicht mehr funktionieren mit diesem Leistungsschutzrecht. Ja. Ganz, ganz schlimm finde ich ist diese Geschichte. Und da trifft das natürlich mal wieder auf den Punkt. Ja. Natürlich ist das unglaublicher Einschnitt in die freie Meinungsäußerung, ja, und über das Beschaffen von Informationen. Klar, natürlich zielt das vorwiegend auf Suchmaschinen ab. Nur die Unsicherheit ist ja schon vorhanden. Ja. Man kann es ja schon im ganzen Internet lesen. Und es wurde ja auch schon gesagt, dass eventuell auch Blogger abgemahnt werden können. Ja. Nur, selbst wenn es rein nur für Google gelten würde, dann muss ich die Frage stellen, ob das nicht auch ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit ist. Denn schließlich ist es ja nicht nur wichtig, dass Informationen frei verfügbar sind, sie müssen ja auch gefunden werden. Und wenn man verbietet, Informationen frei zu finden, ja, dann ist es ja eigentlich auch eine Behinderung an der Informationsfreiheit für den einzelnen Bürger, meiner Meinung nach. Ja. Also das heißt, wenn jetzt Google dafür zahlen muss, ja, dass sie auf Artikel verlinkt, beziehungsweise kurze Ausschnitte aus den Artikel einblendet, ja, um eben die Suche richtig zu gestalten, ja, oder auch bei Google News beispielsweise als Newsübersicht, das ist einfach nichts anderes bei mir als eine Newsübersicht, eine News-Suche, ja, dann entspricht das gegen mein Verständnis von einer freien Meinungsfindung. Ja. Und deswegen halte ich das nicht für korrekt. Das sieht auch übrigens James Love so, ja, der Direktor der Organisation Knowledge Ecology International, KEI. Und er ist der Meinung, dass das deutsche Gesetz gegen die Berner Übereinkunft zum Urheberrecht verstoße. Das wäre allerdings ein wirklicher Hammer, ja, denn damit würde Deutschland direkt ein internationaler Übereinkunft quasi ad absurdum führen, ja, und dann müsste sich auch Deutschland dafür verantworten und entsprechend dann auch die Konsequenzen tragen. Nur richtig wäre das so, ja. Und deswegen will auch hier dann diese Firma oder diese Organisation KI ein Verfahren gegen Deutschland anstrengen wegen dem Bruch des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens. Ja. Auch unter anderem. Also es ist schon ziemlich kritisch, was Deutschland da gemacht hat. Und man muss hier ganz klar sehen, dass wir eine Grenze hier überschritten haben und ich weiß jetzt nicht, wer uns noch retten soll. Ja, der Bundestag hat das abgesegnet, durch den Bundesrat ging es durch. Ja, hier, was weiß ich, haben sich die einlullen lassen durch die Lobbyisten. Ja, und wer rettet uns jetzt? Mal sehen. Ne? Vielleicht doch wieder die EU. Ja, der EU-Gerichtshof, der internationale Gerichtshof, ich weiß gar nicht, ob der zuständig ist, wahrscheinlich nicht. Wer kann da noch helfen? Ja? Mal sehen. Also Hilfe ist dringend nötig. Ja? Deutschland ist hier mit dem Gesetz im Prinzip einen Schritt näher zum dritte Welt-Informationsland verkommen. Ja? Also informationstechnisch dritter Weltstandard. Unglaublich. Ja, Richard M. Stallman. Normalerweise bin ich immer seiner Meinung, ja, weil es ein großer Vordenker ist für Open-Source-Software meiner Meinung nach. Hier muss ich ihm widersprechen, denn er wettert weiter gegen Ubuntu. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wegen verschiedenen Sachen. Ubuntu war mir ja sowieso nie so hundertprozentig grün ab einem gewissen Punkt, ja. Weil man eben da relativ einfach proprietäre Software nachinstallieren kann über die Repositories, die eben hier eingebunden sind. Das geht ohne dass man da viel Aufsehens drum macht. Das heißt, man hat hier so einen Software-Manager und dann sucht man das Programm und dann wird es installiert und möglicherweise dann eben auch unfreie Software. Und das ist natürlich ein Dorn im Auge von Richard Stallman und deswegen hat er schon seit längerem Randale geschoben. Ja. Und das Problem, was jetzt aufgetaucht ist, ist, dass die Weiterintegrierung von Cloud-Diensten beziehungsweise von Google-Diensten, ja, und auch zum Beispiel so eine Suchfunktion, ja, die eben auch Zugriff auf den Rechner hat, ja, übers Netz, ja, wurden dann auch Stimmen laut, nicht nur von Richard Stallman, dass eben Ubuntu seine Benutzer ausspioniert. Na, was natürlich, naja, okay, sagen wir mal so, wenn man ein modernes Betriebssystem haben will und entsprechend auch moderne Funktionen haben will, dann muss eben auch mehr gemacht werden, als es in der Vergangenheit eben normal war. Ja. Sonst können solche Dienste nicht angeboten werden. Ja. Solche Dienste kann man abschalten normalerweise, gerade bei Ubuntu dürfte das absolut kein Problem sein. Aber man muss sie auf jeden Fall, wenn man hier modern sein möchte, ja, und das ist nun mal so, ja, also ich pfeife da drauf, ganz ehrlich, weil ich möchte das technische Stand der Dinge haben, ja, nützt mir nichts. Ich kann hier auch noch weiter super geheim, ja, trotz allen möglichen Sachen oder Gesetzeslockerungen, gegen die man übrigens viel rigoroser vorgehen muss als gegen eine Privatfirma, die jetzt hier ihr Betriebssystem ein bisschen verändert, ja. Aber natürlich kann ich dann mich hier mit dem Texteditor mit Emacs hinhocken, kann hier mein Tagebuch schreiben auf dem Rechner. Ja, wunderbar. Das verschlüssel ich dann noch mit GPG und dann können die mich alle mal. Ja? Gut, aber wenn man dann eben mehrere Geräte hat und man von überall her auf sein Tagebuch zum Beispiel zugreifen will, dann sieht das wieder anders aus. Da muss man eben zum Beispiel einem Android oder einem iOS-Gerät die Möglichkeit geben, auf diese Daten zuzugreifen. Dann legt man das wieder in die Cloud und so weiter und so weiter. Dann sind wir wieder bei diesem System, wo dann eben, wenn ich dann eben ein Dokument suchen will, dass er eben auch die Clouds durchsucht und umgekehrt. Also es ist schon ziemlich banal eigentlich, wo man sich so gar keine Gedanken drüber macht. Aber natürlich kann man das auch alles schwarz sehen, ja, und sagen, ja, das ist das Ende der Datensicherheit, ja, das Ende der Privatsphäre auf dem Computer. Natürlich kann man das so sehen. Nur ich finde, es schießt über Ziel heraus, weil es sind einfach Funktionen, die der Nutzer heutzutage will. Der will heutzutage diese Funktion. Wer sie nicht will, kann sie abschalten. Das ist ganz einfach. Ja. Und jetzt wird eben hier Ubuntu von Richard Stallman verteufelt als unfreies System und er kann eben nicht, und er ruft die Leute dazu auf, nicht weiter Ubuntu weiter zu empfehlen oder bei Bekannten zu installieren. Ja. Das hält er für einen Fehler und deswegen stellt er sich da dagegen. Und ich finde das sehr, sehr bedenklich, ja. Jetzt spaltet sich hier die ohnehin schon recht kleine Linux-Community, zu der ich übrigens auch gehöre, ja, und spaltet sich da auch nochmal in Gut und Böse, ja. Ich weiß nicht, wohin das führt. Ich weiß auch nicht, wie man sich das vorstellt. Ich, klar, Richard Stallman ist kein Pragmatiker in dem Sinne. Er legt 100% Wert auf freie Software. Von daher ist es natürlich auch schon gut, dass er so einen radikalen Standpunkt hat, denn die andere Seite ist mindestens genauso radikal. Und irgendwo in der Mitte liegt dann der richtige Weg, würde ich sagen. Nur jetzt deswegen Ubuntu zu verteufeln, ich bin da nicht sicher, ob die richtige Methode ist. Ja. Und man kann eben den Fortschritt in dem Sinne auch nicht aufhalten. Sonst würden wir heute noch mit Papier und Bleistift unsere Notizen machen. Das ist nämlich auch sicher im Vergleich zu dem, was wir auf dem Computer haben. Ja. Oder wir schalten alle Internetverbindungen beispielsweise ab. Dann können wir auch nicht mal angegriffen werden von außen. Natürlich, dann ist das Gerät sicher. Dann hat man aber auch nichts mehr davon. Ja. Also ich meine, tut mir leid. Ja, man kann sein Gerät so sicher machen, so komplett abschotten, dass man nichts mehr damit tun kann. Aber ich glaube nicht, dass es Sinn der Sache ist, wenn wir die neuen Technologien auch nutzen wollen. Ja. Ich will mit meinem Computer mein Auto steuern, wenn es sein muss. Ja. Ja, Alarmanlage einschalten, zack. Ja, da muss alles vernetzt sein. Und dann gibt es eben solche Probleme. Aber gut, da könnten wir jetzt eine ganze Sendung darüber füllen. Aber da halte ich eben ausnahmsweise mal die Meinung von Richard Stallman für falsch. Aber gut, er hat ja auch einen kleinen Laptop mit einem offenen BIOS. Und er ist halt da hundertprozentig auf Open Source, auf freie Software Open Source. Da wird er ja sogar noch wild, wenn er was von Open Source hört. Ja, das ist bei ihm freie Software. Ja. Unterschied ist klar, Open Source kann da Quellcode veröffentlicht werden, aber das bedeutet dann nicht, dass hier zum Beispiel eine GPL-Lizenz verwendet wurde. Und damit ist es keine freie Software, auch wenn man den Quellcode sieht. Ja. Und gut. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, also man sollte jetzt Ubuntu nicht verteufeln und ich kann Ubuntu nach wie vor mit gutem Gewissen empfehlen. So, ja, machen wir's ganz anderes, ne? Vom Mars kommt noch eine schöne Nachricht, beziehungsweise über den Mars Rover Curiosity, ja, Curiosity. Und der ist nämlich wieder in Betrieb. Jawohl, am 25. März ging es wieder los auf Entdeckungsreise für den kleinen Kerl. Der hatte nämlich technische Probleme. Und für viele grenzt es fast schon an ein Wunder, dass er jetzt wieder funktioniert. Und tatsächlich sogar voll einsatzfähig ist, ja. Und jetzt eben wieder für die wissenschaftlichen Untersuchungen dort eingesetzt werden kann. Voll und ganz. Ja. Das ist eine schöne Geschichte. Der Mars Rover gilt Curiosity. Ach, warum stotter ich denn immer hier bei diesem Namen? Curiosity, Mensch. Der war auf jeden Fall ja schon etliche Mal in der Presse, ja, und es gilt als eines der erfolgreichsten Unternehmen auf dem Mars, das bisher gemacht wurden. Eigentlich kann man nur noch sagen, dass die Viking-Sonden da noch interessanter waren, ja, bisher. Aber was jetzt allein schon Curiosity hier geleistet hat, das ist schon fantastisch, das ist wirklich kurios. Ja. Und das geht jetzt immer noch weiter. Sehr schön also und gute Nachrichten für die Gemeinde der Astronomen und Planetenforschern, die da eben loslegen. Dann, ja, ich habe gerade vorhin ein schönes Screenshots gesehen, ja, Bilderstrecke, und hat mich umgehauen. Von GTA 5. Ja. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, wisst ihr, dass seit einigen Jahren meine PS3 hin ist, ja, ist kaputt. Und ich habe eigentlich keine Intention, die zu ersetzen, weil ja, ich sehe das natürlich irgendwo nicht ein. Ja, das die PS3 ein Schrottteil gewesen, ganz einfach. Und auch meine ist dann nach den entsprechenden knapp 2 Jahren kaputt gegangen, obwohl ich die kaum benutzt habe. Das bekannte thermische Problem. Und Ja, jetzt habe ich dann gesagt, nee, ich kaufe mir sowas nicht mehr, prinzipiell nicht mehr. Ja. Jetzt ist natürlich die Sache raus, GTA 5, ja. Und ich habe da, wie gesagt, die Bilder gesehen und ich muss sagen, ich muss nochmal überdenken, ob ich mir doch nochmal eine PS3 hole, weil die Grafik, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also die Spielegrafik ist, ich kann es nicht in Worte fassen. Ja. Am besten klickt ihr mal auf den Link hier im Beitrag und dann könnt ihr euch durchklicken. Das sind Ingame-Aufnahmen und ich sag euch, teilweise kann man die kaum noch unterscheiden, ja, zwischen Realität und Spiel. Das sind Szenen drin, auch wo Menschen drin zu sehen sind, wo man nicht mehr erkennen würde auf den ersten Blick, dass es ein Spiel ist. Ja. Es ist wirklich fantastisch. Und wenn ich dann hier so diese Sachen sehe, vor allem diese Landschaft da und dann den Stürmen, die dann einsetzen, heftige Gewitter beispielsweise, das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also da möchte ich rumfahren, ja, in diesem GTA-Stil, ja, wo man da frei sich in der Stadt bewegen kann. Da will ich mit dem Auto in dem Spiel auf eine Bergkuppe fahren und dann dort warten und das Gewitter anschauen, wie das über der Stadt tobt. Ja. Das ist der absolute Hammer. Ja. Ich würde mir das Spiel schon allein deswegen kaufen, nur wegen diesen Szenen, wo ich einfach nur hinfahre, mich hinstelle mit dem Auto und dann irgendwo guck, ja. Oder irgendwo hinlaufe und mir dann das Unwetter angucke oder so. Ja. So genial ist das. Und natürlich darf da Action nicht fehlen, da geht's richtig rund. Also alles, was ein geniales Spiel braucht, ist da drin und ich bin ja eh ein GTA-Fan. Ja. Deswegen bin ich da jetzt wieder hart am Kämpfen. Also alleine für das Spiel wäre es wert schon, da das wieder eine PS3 zu kaufen. Ja. Unglaublich. Dann als zum Schluss habe ich noch wie immer was Witziges. Also mit japanischen Schulmädchen würde ich mich nicht anlegen. Ja, macht es nicht. Wenn ihr dem Link folgt, wisst ihr warum. Ein neuer Meme ist im Internet aufgetaucht, der Hadouken-Meme. Ja, und da werdet ihr sehr schnell feststellen, am besten seid ihr ganz lieb zu japanischen Schulmädchen. Ansonsten geht's nämlich rund. Hadouken, ich sag euch. Dragon Ball ist real. Ja, Wahnsinn. Ja, das war's dann wieder für heute von der Rios Wochensicht am 1. April und hoffentlich war kein versteckter April-Scherz drin. Also bei mir, ich habe keinen wissentlich, wie gesagt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, reingemacht. Ich hoffe, ich bin da auch keinem aufgesessen, weil wenn ich mal so die GTA 5-Grafik angucke, da muss ich schon sagen, irre. Ja. Und wenn das am 1. April gepostet worden wäre, dann hätte ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Aber es ist schon vor 4 Tagen gepostet worden, von daher muss es eigentlich stimmen. Weil ich meine, es stimmt ja immer alles, was im Internet ist, außer am 1. April, ne? Oder? Nicht? Okay, gut. Manchmal nicht. Dann bleibt nichts anderes übrig, als, und das mache ich gern, euch eine schöne Woche zu wünschen. Ihr könnt mich unterreichen unter Google Plus. Rio ist Wochensicht, einfach oben in der Suche eingeben oder per Mail rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com und die ganzen Links und Informationen, diesmal besonders wichtig, findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com. Ja, und dabei immer auf die Mehrzahl achten, thenetcast.com. Und damit nochmals schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!